25. Kapitel. Sie haben ganz recht, Herr, hier fehlt das ganze 24. Kapitel und daraus entsteht in dem Buch eine Lücke von 10 Seiten und doch ist das Buch dadurch besser und vollkommener, als wenn es da wäre. Das Kapitel, welches ich ausgerissen habe, war die Beschreibung des Rittes meines Vaters, meines Onkels Dobby, Trims und Obadjas nach der Visitation zu... Aber diese Schilderung, da ich sie wieder ansehe, hebt sich über den Stil und die Manier alles Übrigen so weit weg, dass sie nicht darin bleiben konnte, ohne jeden anderen Auftritt zu verdunkeln und zugleich das nötige Ebenmaß, im Guten oder Schlechten, zwischen Kapitel und Kapitel aufzuheben, woraus die richtige und harmonische Proportion eines ganzen Werkes entsteht. Ich selbst habe freilich das Handwerk noch nicht lange genug getrieben, um laut mitzusprechen, aber so viel meine ich, ein Buch schreiben ist in der Welt nichts weiter als ein Gesang vor sich weg in den Bart singen. Wenn Sie nur im Einklang mit sich selbst bleiben, Madame, dann mögen Sie hoch oder tief anfangen. Das ist, wenn Euer Hochwürden nicht ungütig vermerken wollen, die Ursache, warum einige der flachsten und schlechtesten Werke, mein Onkel Toby horchte bei dem Worte Werke schon hoch auf, ob nicht mehr von Fortifikationen vorkommen würde, als ihm Yorick eines Abends dieses sagte, so guten Abgang finden. Ein Abgang macht den anderen natürlich. Ein Zwerg, der eine Messstange holt, um seine eigene Größe daran zu messen, der ist, auf mein Wort, in mehr als einer Hinsicht ein Zwerg. Damit sei genug vom Ausreißen der Kapitel gesagt.